Impuls. Schifffahrtmann. Gäste, Mimik und Blick würden nicht zufällig das sein, was sie sind. Der Mensch trägt etwas an sich, was ihn eint.